Manchmal siegt die Hoffnung über den Verstand. Denn der Gedanke machte mich krank. Wie kann's nur sein, dass jeder noch so dumme Fisch frei rumläuft? Deshalb sing ich 13 Fische an die Wand, denn die fliegt nach Disneyland. 13 Fische an die Wand, denn die fliegt nach Disneyland. 13 Fische an die Wand, denn die fliegt nach Disneyland. 13 Fische an die Wand, denn die fliegt nach Disneyland.